Erster Gott sagt, ich schicke einen Zerstörer gegen Babel und seine Bewohner. Zweiter, ich schicke Leute, die das Land Babel leer machen. Sie kommen von überall. Dritter, die Soldaten sollen nicht kämpfen. Tötet alle jungen Männer in der Armee. Vierter, viele Tote liegen im Land. In den Straßen liegen verletzte Menschen. Fünfter, Gott hat Israel und Juda nicht verlassen. Aber Babel hat viel Böses getan. Sechster, lauft weg aus Babel. Rettet euer Leben. Gott bestraft die Stadt jetzt. Siebter, Babel war wie ein goldener Becher. Alle Völker tranken daraus und wurden verrückt. Achter, plötzlich fällt Babel und geht kaputt. Weint um sie. Sucht Hilfe für sie. Neunter, wir wollten Babel helfen, aber es geht nicht. Gott bestraft sie hart. Zehnter, Gott hat uns geholfen. Wir erzählen in Zion, was unser Gott getan hat. Elfter, macht die Pfeile scharf. Gott schickt die Meder. Er rächt seinen Tempel. Zwölfter, stellt Wachen vor die Mauern von Babel. Gott tut, was er versprochen hat. Dreizehnter, du hast viel Wasser und viele Schätze. Aber jetzt ist dein Ende da. Vierzehnter, Gott verspricht, viele Feinde kommen wie Heuschrecken. Sie werden laut schreien. Fünfzehnter, Gott hat die Erde mit seiner Macht gemacht. Er hat den Himmel gebaut. Sechzehnter, wenn er spricht, regnet es. Er schickt den Wind aus seinen Kammern. Siebzehnter, die Menschen verstehen das nicht. Die Handwerker schämen sich für ihre Götzen. Achtzehnter, diese Götzen sind wertlos. Wenn die Zeit der Strafe kommt, sind sie weg. Neunzehnter, aber der Gott von Jakob ist anders. Er hat alles gemacht. Sein Name ist Jahwe. Zwanzigster, du warst mein Hammer. Mit dir habe ich Völker und Länder zerstört. 21. Mit dir habe ich Pferde und Reiter zerstört. Auch Wagen habe ich zerstört. 22. Ich habe Männer, Frauen, Alte und Junge mit dir zerstört. 23. Ich habe Hirten, Bauern und Anführer mit dir zerstört. 24. Jetzt bestrafe ich Babel für das Böse in Zion. Ihr werdet es sehen. 25. Ich bin gegen dich, du Berg der Zerstörung. Ich werfe dich hinunter. 26. Mann wird keine Steine mehr von dir nehmen. Du bleibst für immer leer. 27. Gebt ein Zeichen. Ruft Ararat, Mini und Askenas gegen Babel. Schickt viele Pferde. 28. Bereitet die Völker und die Könige der Meder vor. Sie sollen Babel angreifen. 29. Die Erde zittert. Gott macht Babel zu einer Wüste ohne Menschen. 30. Die Soldaten in Babel kämpfen nicht mehr. Sie haben Angst. Ihre Häuser brennen. 31. Ein Bote läuft zum anderen. Sie sagen dem König, die Stadt ist verloren. 32. Die Wege am Wasser sind gesperrt. Die Soldaten haben große Angst. 33. Babel ist wie ein Platz für Getreide. Bald kommt die Zeit der Ernte. 34. König Nebukadrezar hat uns gefressen. Er hat uns wie ein Drache verschluckt. 35. Babel soll für die Gewalt gegen uns bezahlen. Das sagt das Volk Jerusalem. 36. Gott sagt, ich helfe euch. Ich mache das Wasser in Babel trocken. 37. Babel wird ein Haufen Steine. Nur wilde Tiere wohnen dort. Niemand lebt dort. 38. Die Leute in Babel brüllen wie junge Löwen. Sie knurren vor Gier. 39. Ich gebe ihnen ein Fest. Sie trinken und schlafen für immer ein. 40. Ich führe sie wie Schafe zum Schlachten. Sie fallen wie junge Ziegen. 41. Sesach wurde eingenommen. Babel war berühmt, aber jetzt haben alle Angst vor ihr. 42. Das Meer kommt über Babel. Große Wellen decken die Stadt zu. 43. Die Städte sind leer und trocken. Niemand wohnt mehr dort oder geht hindurch. 44. Ich bestrafe den Gott Bel in Babel. Die Völker kommen nicht mehr. 45. Mein Volk, geht weg aus Babel. Rettet euch vor dem Zorn von Gott. 46. Habt keine Angst vor schlechten Nachrichten. Jedes Jahr gibt es neue Gerüchte. 47. Die Zeit kommt. Ich bestrafe die Götzen von Babel. Das Land schämt sich. 48. Himmel und Erde freuen sich. Zerstörer kommen aus dem Norden gegen Babel. 49. Babel muss fallen. Sie haben viele Menschen auf der ganzen Erde getötet. 50. Ihr seid dem Schwert entkommen. Geht weg. Denkt an Gott und an Jerusalem. 51. Wir schämen uns. Fremde Leute sind in den heiligen Tempel gegangen. 52. Gott sagt, ich bestrafe die Götzen. Überall im Land hört man verletzte Menschen. 53. Auch wenn Babel bis zum Himmel baut. Ich schicke Zerstörer gegen die Stadt. 54. Man hört lautes Geschrei aus Babel. Das Land wird ganz zerstört. 55. Gott macht Babel kaputt. Der Lärm hört auf. Feinde kommen wie Wellen. 56. Ein Zerstörer kommt über Babel. Die Soldaten werden gefangen. Gott gibt die Strafe. 57. Die Anführer werden trinken und schlafen. Sie wachen nie wieder auf. 58. Feinde zerstören die breite Mauer von Babel. Die Tore brennen. Alles war umsonst. 59. Jeremia gab Seraja einen Auftrag. Seraja war der Sohn von Neria. 60. Jeremia schrieb alle Warnungen gegen Babel in ein Buch. 61. Jeremia sagte zu Seraja, wenn du in Babel bist, lies diese Worte. 62. Sag, Gott, du willst diesen Ort zerstören. Kein Mensch soll hier leben. 63. Binde einen Stein an das Buch. Wirf es in den Fluss Euphrat. 64. Sag, so wird Babel versinken. Die Stadt steht nie wieder auf. Ende.